Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4. Jena, 22. Februar 1791. Endlich, nach einer langen Unterbrechung, kann ich mich wieder mit dir unterhalten. Meine Brust, die noch immer nicht ganz hergestellt ist, erlaubt es nicht, dass ich viel schreibe, sonst hättest du schon früher einen Brief von mir erhalten. Dieser noch fortdauernde Schmerz auf einer bestimmten Stelle auf meiner Brust, den ich bei starkem Einatmen, Husten oder Gähnen empfinde und der von einem Gefühl der Spannung begleitet ist, beunruhigt mich in manchen Stunden, da er durchaus nicht weichen will und lässt mich zweifeln, ob meine Krankheit durch eine vollkommene Krise gehoben ist. Alles andere geht sonst gut, Appetit, Schlaf, Kräfte des Körpers und der Seele, obgleich die Kräfte sehr langsam sich einstellten. Es machte meine Krankheit gefährlicher, dass sie rezidiv war. Schon in Erfurt erlebte ich einen Anfall, der aber durch einen dortigen, nicht ungeschickten Arzt mit zu weniger Aufmerksamkeit behandelt und weniger kuriert als zugedeckt wurde. Gegen 8 Tage nach diesem ersten Anfall befand ich mich wohl. In Weimar, wo ich gegen 3 Tage war, fühlte ich gar nichts, aber schon den andern Tag nach meiner Heimkunft, wo ich wieder zu lesen angefangen hatte, kam das Fieber und nahm mit großer Heftigkeit zu. Doch war die Krankheit mehr Seitenstich als Lungenentzündung, welche höchstens auf der Oberfläche rechterseits inflammiert war. Am 3. Tage spie ich Blut und empfand etwas von Beklemmungen, welche mich aber durch die ganze Krankheit wenig plagten. Auch der Schmerz auf der Seite und der Husten war bei der Heftigkeit des Fiebers überaus mäßig. Einige starke Aderlässe, Blutigel, 2-mal Vesikatorien auf der Brust, verschafften mir Luft. Der blutige Auswurf färbte sich bald und hatte guten Eiter. Nur die üble Einmischung des Unterleibs machte das Fieber kompliziert. Ich musste purgiert und vomiert werden. Mein geschwächter Magen brach 3 Tage lang alle Medizin weg. In den ersten 6 Tagen konnte ich keinen Bissen Nahrung zu mir nehmen, welches mich bei so starken Ausleerungen der ersten und zweiten Wege und der Heftigkeit des Fiebers so sehr schwächte, dass die kleine Bewegung, wenn man mich vom Bette nach dem Nachtstuhl trug, mir Ohnmachten zuzog und dass mir der Arzt vom 7. bis 11. Tage nach Mitternacht musste Wein geben lassen. Nach dem 7. Tage wurden meine Umstände sehr bedenklich, dass mir der Mut ganz entfiel, aber am 9. und 11. Tage erfolgten Krisen. Die Paroxysmen waren immer von starkem Phantasieren begleitet, aber das Fieber in der Zwischenzeit mäßiger und mein Geist ruhig. Reichliche Schweiße, Auswurf und Stuhlgang machten die Krise aus, von der ich jedoch zweifle, ob sie vollständig war. Erst 8 Tage nach Aufhören des Fiebers vermochte ich einige Stunden außer dem Bette zuzubringen, und es stand lange an, ehe ich am Stocke herumkriechen konnte. Die Pflege war vortrefflich und es trug nicht wenig dazu bei, mir das Unangenehme der Krankheit zu erleichtern, wenn ich die Aufmerksamkeit und die tätige Teilnahme betrachtete, die von vielen meiner Auditoren und hiesigen Freunden mir bewiesen wurde. Sie stritten sich darüber, wer bei mir wachen dürfte, und einige taten dieses dreimal in der Woche. Der Anteil, den man sowohl hier als in Weimar an mir nahm, hat mich sehr gerührt. Nach den ersten 10 oder 12 Tagen kam meine Schwägerin von Rudolstadt und ist noch hier, ein höchst nötiger Beistand für meine liebe Lotte, die mehr gelitten hat als ich. Auch meine Schwiegermutter besuchte mich auf 8 Tage, und diesem innigen Leben mit meiner Familie, dieser liebevollen Sorge für mich, den Bemühungen meiner anderen Freunde, mich zu zerstreuen, danke ich größtenteils meine frühere Genesung. Zu meiner Stärkung schickte mir der Herzog 1/2 Dutzend Bouteillen Madeira, die mir neben ungarischem Weine vortrefflich bekommen. Übrigens war es, ehe dein letzter Brief noch ankam, schon bei mir beschlossen, den akademischen Fleiß meiner Gesundheit nachzusetzen. Außerdem, dass die noch fortdauernde schmerzhafte Spannung meiner Brust mir es zweifelhaft macht, ob meine Lunge nicht noch schlimme Folgen von dieser Krankheit trägt, musste mir die Heftigkeit des gehabten Anfalls die größte Schonung auflegen. Dass ich diesen Winter nicht mehr lese, versteht sich von selbst, aber auch den Sommer habe ich beschlossen, noch auszuruhen, selbst wenn ich dieses meiner Gesundheit nicht schuldig wäre, würde mir die Anhäufung schriftstellerischer Geschäfte, worunter der Kalender sich befindet, keine andere Wahl erlauben. Ich werde, wie ich hoffe, die Dispensation ohne Anstand von dem Herzog erhalten, bei dem ich sie der Form wegen suchen muss. Überhaupt aber will ich die günstige Stimmung des Weimarschen Hofes für mich dahin zu nutzen suchen, dass mir die völlige Freiheit zu lesen und nicht zu lesen auch für die Zukunft gelassen wird. Ich habe vom Herzog hierin alles Gute zu erwarten. Wenn ich alsdann auch wieder lese, so werden es nur privatissima sein, eins in einem ganzen Halbjahr, welches ich auf meiner Studierstube lesen kann, wo der größere Preis allenfalls ersetzt, was an der Menge der Auditoren abgeht, und wo ich überhaupt die ganze Arbeit mehr als Konversation und Unterhaltung behandeln kann, so werde ich künftigen Winter förmlich Ästhetik studieren und darüber lesen. Die Nebenstunden sind für eben solche Ausarbeitungen bestimmt, die sich zur Thalia qualifizieren, wie die Theorie der Tragödie. Und wenn ich mir ein rechtes Fest machen will, so denke ich dem Plan zu meinem Trauerspiele nach, der mich seit einiger Zeit sehr beschäftigt hat. Genug für diesmal. Grüße Minna und Dorschen herzlich von mir und meiner Lotte, und lebe wohl. Dein S.